What was that about? You know, maintenance. So, meine Schuld war das nicht. Die sind jetzt praktisch zu Ende, die Beastie Boys. Mama, Mama, Mama, Mama, bitte spiel nochmal das lustige Lied mit dem Außerirdischen. Nein, mein Sohn, das ist kein Außerirdischer, das ist ein Berliner. Ich lass zum Angriff. Es gibt viel zu viel, viel zu schlechte Popmusik und viel zu viel dummen Hip-Hop, von dem ich's kotzen krieg. Auch die Metal-Freaks mit ihren langen Haaren und die Zappel-Queen Britney Spears will ich nicht länger ertragen. Nun komm ich nun, um euch von schlechter Musik zu befreien. Kauft mein Tape, werdet glücklich, ey, ihr werdet's nicht bereuen. Sunshine, everyday, schmeiß mal die Lautsprecher an, dann zeig ich dir, dass da auch was Tolles rauskommen kann. Ey, und glaub mir, sie werden immer glücklich sein und sich mit dir einen runden, schönen, cooler Keks freuen. Ja, ja, Mama, Mama, ja, ja. Mama, Mama, bitte, bitte, bitte, sing noch mal mit. Nö, ist doch viel schöner so. Ich blas zum Angriff. Nein, so habe ich das doch nicht gemeint. Ach, weißt du was? Vergiss es einfach. Scheißkind. Genau, Hip-Hop-Punk. Ich hoffe, du hast genau zu... Guck mal da, da. Mensch, jetzt ist hier wieder Autotrack raus. Ihr habt genau, lieber Hip-Hop-Mob, ihr habt genau zugehört. Ach, ich muss nochmal anhalten. Ich hab so einen Spitzenanfang heute wieder mal. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also, der Kapielski, ja, der Kapielski. Der Kapielski, ja. Der Kapielski, das, der Kapielski, ja? Das ist, also der Kapielski, ja? Das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja? Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja? Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. So ein feiner Mensch ist das. Ja? Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja, also der Kapielski, ja, der Kapielski. Der Kapielski, ja? Der Kapielski, das, der Kapielski, ja? Das ist, also der Kapielski, ja? Guten Abend. Das ist so ein feiner Mensch, ist das, ja? Hallo, das ist so Tag. Ein feiner Mensch. Oh, jetzt hat der Kuttner wieder welche Frechheiten. Ey, Kuttner, ist der Kollege Langfeld noch da? Ich hätte nämlich eine Frage an ihn. Kannst du mich mal rausstellen? Ein feiner Mensch. Hallo? Ist das. Ey, wer ist denn da? Ich bin auch ein Hörer von Fritz. So ein jetzt hat Kuttner feiner Mensch ist das. Kuttner, mach mal bitte. Kapielski, ja. Wenn Langfeld zuhört, hier ist Dave, der hat eine Frage zu DJ Hyman. Ist das? Ein feiner. So ein feiner Mensch ist das. Das Kuttner, mach gibt's mal bitte. Überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Tja, also, Herr Kapielski. Ja. Wie du willst. Ändert sich auch nichts. Ja. Der Kapielski, das der Kapielski, ach, weg ist er. Ja. Das ist. Kiri in den Sack. Kapielski, ja? Hm, lustig. Das ist so ein feiner Mensch ist das, ja? Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski. Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch ist das. Das gibt's. Hallo? Hm. So ein feiner, ja, Mensch ist das. Hm. Da ist heute mal wieder bei Laune, wa? Ja. Hm. Der soll mir mal mit Kollege Langfeld verbinden. So ein feiner Mensch, naja, ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Na, mach doch mal der Kapielski, ja. Das wirklich ist wichtig. So ein feiner Mensch. Wieso, bist du denn Hip-Hop interessiert? Naja, der hat mal da vor ein paar Wochen so was gespielt von James Hyman irgendwie so. Und der Jump ist mal irgendwie zu runterladen. Zieh keiner an. Nö, ich bin nicht so an Hip-Hop interessiert. Nee, der hat einfach nur mit dem Remix gemacht so. Mhm. Nee, ich höre auch schon mal ganz gerne zu, aber ich bin mehr so ein Punkrock. Ja, kein Problem. Ist doch ordentlich. Das ist. So, Kurt, jetzt hast du aufgehört zu spielen. Feiner Mensch ist das. Ja? Das ist so ein feiner Mensch. Diese scheiß Endlosschleife, Alter. Ja, ich bin da gerade, ich ruf da gerade an. Ein feiner Mensch ist das. Na, was mit deinen Kumpels oder was? So, jo, Stefan. Ein feiner Mensch ist das. Ja, das ist die Wahrheit. Ich bin mit Langfeld. Ja, jetzt geht, ja. Ja. Das ist so ein feiner Mensch. Guck mal, jetzt verbinden wir mal mit Langfeld. Ist das. So ein feiner Mensch ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein ich geh jetzt auch bei Fritz. Ist da noch einer? Ja, ich hab Zeit. Nein, ich hab aber kein Geld, das ist teuer. Oha, ist das vom Handy an oder was? Nee, von Festnetz. Ja, wieso ist da eine ganz normale Festnetznummer? Naja, trotzdem. Ist ganz schön, jetzt ist er schon bei 3,10 Euro. Vielleicht musst du kurz nach dem Schiffen oder so. Das ist so ein feiner Mensch. Judy, komm jetzt ab, ja. Ciao. Scheiße. Außerdem ist Langefeld schon längst weg. Das ist so ein feiner Mensch. Wir scheinen wieder vor. Wenn wir scheinen wieder vor. Wenn wir scheinen wieder vor. Ey, was macht denn Kutner gerade, Alter? Der macht hier irgendeine Hintergrundmusik. Krass, hat deine Spitze zu tun. Oh, Kutner, mach mal leiser. Entspannungsmusik. Echt, ey. Na, oh, wie ich, was du heute machen willst? Hm. Keine Ahnung. Na gut, dann werde ich mal Linda lassen, wa? Jo. Hallo. Na? Ja, hi. Ja, hi. Was geht ab? Hallo? Hallo? Ja, was geht denn ab, Alter? Keine Ahnung. Aha. Kuttner, kannst du nicht mal wieder Musik auflegen oder so? Ja. Oh, bist du das? Nee. Aha. Wer bist denn du? Markus. Aha. Ich geh mal kurz vom Radio weg, warte mal. Ja, schöner Abend heute, wa? Nö. Aha. Ganz schön hell. In den Sock. Kiri in den Sock. Kiri in den Sock. Aha. Ist noch da? Also nicht. Ja, hier ist Daniel. Hallo? Gut, dann stell mal einen anderen rein. Hallo, hallo. Ja, hi. Ist ja die pöselianische Deklination? Was? Die pöselianische Deklination? Was ist denn das? Das ist eine Plakatation, die du mit einer Gravitation deklinieren musst. Aha. Ja, und was soll ich jetzt damit anfangen? Du musst so deklinieren, Alter. Ach so. Kannst du es doch nicht begreifen. Was bist du eigentlich? Hallo? Ja? Was bist du eigentlich? Tja, wer bist du eigentlich? Der Bodo. Bodo, hä? Ja, Bodo. Woher kommst du? Tja, von der brasilianischen Deklination. Was? Jo, hallo. Das geht. Jo, alles geht mal. Jo. Jo. Ja, wer bist du? Ja, was soll du sein, Mann? Was? Ich bin der Hannes, Mann. Was bist du, Mann? Was? Bist du Stress, Alter? Guck mal, du Penner, leg richtig die Musik auf, du alte Scheiße. Yo. Yo, yo. Ey, was geht? Soll ich gehen, Mann? Scheiße ist, Mann. Hallo? Ja. Hallo. Ja. Mach mal Radio aus. Ja. Moin, moin. Yeah. So ein feiner Mensch ist das. Ein feiner Mensch ist das. Gibt's überhaupt gar nicht. Der Kapielski, ja. Das ist so ein feiner Mensch. So. Ein feiner Mensch ist das. Tja, also der Kapielski. Durchs Haupttor der Gerechtigkeit vollzieht er drei. Hallo? Sich breit. Ist hier Herr Störhof am Name bei der pöselianischen Deklination? Hallo? Ja, hallo. Hallo? Hier ist das Hamburg. Das Hamburg von der pöselianischen Tügelei. Ja, hallo, hier ist Vetter, die. Hallo? Weißt du, was das Schlimmste ist? Nee. Mein Nachname ist Karsch. Was? Mein Nachname ist Karsch. Und ich bin Spostneger. Hi. Ja, hi. Hi, Leute. Wer bist denn du? Hallo? Hallo? Ja, wer bist denn du? Hallo? Wer bist denn du? Hallo? Hier ja, ist Markus. Ja, wer bist denn du? Ich bin Markus. Markus? Schon neuer wieder? Hörer. Was? Der vor dir, der, das war ein anderer. Aha. Na dann. Ja, schönen Abend heute, wa? Ja, schlag mein Thema vor. Okay, wir könnten eigentlich die ganze Sendung so weitermachen, denke ich mal. Ja. Aber Kurtner müsste halt die ganzen Leute erstmal herannehmen, weil sonst labern die halt nur immer im Müll. Ja, der Kapielski. Ja, was? Zum Beispiel. Der Kapielski, ja. Der Kapielski. Der Kapielski. So ein feiner das Mensch. Der Kapielski, ja. Das ist... Also, ja. Der Kapielski, ja? Ja. Das ist so ein feiner Mensch. Ist das, ja? Ja. Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski. Und so und überhaupt. Und Radio Fritz. Kapielski, das ist. Das ist ein feiner Mensch. Ist das. Ein feiner Mensch. Das ist so ein feiner Mensch. Jo. Ja. Naja, wäre irgendwie cool, wenn wir noch in der Leitung bleiben können. Hoffentlich schmeißt uns der Kuttner nicht raus. Ich finde, der Kuttner, ohne jetzt zu schleimen, ist ein total cooler Mann. Will er nämlich echt nicht schleimen, okay, ja? So ein feiner Mensch! Jo. Hoffentlich, hallo? Ja, hoffentlich schmeißt uns der Kuttner nicht raus. Ja. Der Kapielski, ja! Der Kuttner, das ist so ein feiner Mensch. Das ist so ein feiner Mensch! Der Kuttner. Ja, sag du mal ein Thema vor. Japan. Japan? Tja. Denk mir irgendwie auch interessant vor. Achso, hier ist Daniel. Was? Hier ist Daniel. Daniel. Ja. Japan. Tja. Hört sich irgendwie interessant an. Mir ist so eingefallen. Ja. Tja. Aber irgendwie wäre es ja auch cool, wenn der, wenn der Kuttner immer so weitermachen würde den ganzen Abend. Aber, naja, würde er trotzdem kein Thema geben. Richtig so. Kein festes Thema. Nee, kein festes Thema, ne. vielleicht müssten hier einfach Leute anrufen, die irgendwas sagen wollen, oder nur was Wichtiges und so. Und die dann aber sich gleich auf der Leitung beschmissen werden. So, dann würde ich an der Stelle mal Prignitz sagen. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. Fritz Info. Das Wetter heute Nacht, es ist wolkig bei Werten zwischen 11 und 15 Grad. Morgen gibt's mehr Wolken als heute. Die Sonne kommt nur ab und zu raus. Am Nachmittag gibt's dann Gewitter mit Hagel. Das alles bei Werten zwischen 20 und 28 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Bundeskanzler Schröder ist zum Treffen der G8-Staaten in den USA eingetroffen. Vor Beginn der Konferenz trifft sich Schröder mit US-Präsident Bush. Auf dem dreitägigen G8-Treffen wollen sich die Staats- und Regierungschefs mit der Lage im Irak und im Nahen Osten befassen. Experten der EU sollen die Sicherheit des tschechischen Atomkraftwerks Temelin untersuchen. Beim erneuten Störfall waren dort am Sonntag etwa 3000 Liter radioaktiv verseuchte Kühlflüssigkeit ausgetreten. Ein Sprecher der EU-Kommission warf den Behörden in Prag vor, sie hätten nicht schnell genug über den Zwischenfall informiert. Der islamische Extremismus ist nach Ansicht des Landesverfassungsschutzes die größte Gefahr in Berlin. Das steht im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Danach gehören etwa 5.800 der rund 450.000 in Berlin lebenden Ausländer zu extremistischen Gruppen. Zum Sport. Rainer Kallmund hat seinen Rücktritt als Manager des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen erklärt. Der 55-Jährige gibt sein Amt als Geschäftsführer zum 30. Juni auf. Dankeschön. Kallmund gab gesundheitliche Gründe für den Entschluss an. Bing, der Verkehr auf Fritz. A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Schwanebeck Richtung Dreieck Spreeau. Stau zwischen Rüdersdorf und Erkner im Moment. Da hat es einen Unfall gegeben. Zwei Fahrstreifen sind blockiert. Ansonsten aber keine Meldung. Gute Fahrt für euch. Sie könnten ohne Probleme die größten Hallen in Berlin und Brandenburg füllen. Aber Sie spielen lieber bei uns. Die exklusiven Fritz-Radio-Konzerte gehen weiter. Ash. Kommenden Donnerstag live in den Fritz-Studios und in euren Radios. Und wer das Ash-Radio-Konzert sehen will, achtet auf den Fritz-Kartenzwerg. Ich hab Karten. Einfach gut Fritz hören. Ash, das exklusive Fritz-Radio-Konzert. Kommenden Donnerstag ab 19 Uhr. Ash, live in den Fritz-Studios und im Radio. Meiste Musik. Fritz. Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja? Thank you. Mensch, ist das. Das gibt's überhaupt gar nicht. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Hallo? Geduldet Hallo? Euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo? Hallo? Ja, hi. Hallo? Nee, wer ist denn da? Hallo? Ja, wer ist denn da? Achso, hier, Markus. Ach, immer noch, ja. Cool. Ja. Wisst ihr, was mir gerade in die Falle ist? Was? Also wenn man sich jetzt ordentlich beim Kuttner benimmt, wie wir, dann kann man ja eigentlich auch in der Leitung bleiben. Okay. Na? Hallo? Na, hallo? Ja, hier ist die Deklination der städtischen Vögelite, weißt du das? Hallo? Ja? Hallo? Ja? Wer bist du? Hallo? UBS. Hallo? UBS. Ist da? Ach, jetzt ist er schon wieder weg. Mensch. Hallo? Hallo? Ja, ist Markus. Markus ist, glaube ich, schon weg. Ich glaube, der ist schon geflogen worden. Ja. Ich hoffe. Na moin. Ja? Wieso? Okay. Hä? Hallo? Jo, ja. Jo, was los? Oh, nee. Mucke, macht Laune, Boy. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist die Nachtigall. Cool. Komm bitte um 2:30 zu Herrn Kapielski. Ja, das. Einer Mensch ist das! Ja, ein Feiger. Herr Kapielski, ja! Ja, ja, hallo? Hallo? Na, wie geht's? Schönen guten Abend? Ja. Ach du meine Güte, nee, mit Bekloppten rede ich nicht. Hallo? Den Altschwudeln werde gesucht. Hallo? Hallo? Hallo? Hi. Hey, hi. Was geht, ne? Ja, nix. Ist jemand irgendwie in der Leitung? Ja. Hallo? Ja. Hi. Was geht? Was ist hier für Schreie? Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Hier ist der Robin. Hast du die persilianischen Verhältnisse dekliniert? Leute? Hallo? Wer war denn dieser Kapielski eigentlich nochmal? Also dieser Kapielski... Ist das? Das ist so ein feiner Mensch ist das! Ach, das gibt's überhaupt gar nicht! Jetzt dachte ich mir doch vielleicht, dass das so ein feiner Mensch ist, ja? Mann, so einen feinen Mensch müsst ihr doch gerade mal kennenlernen. Will ich auch. Also feiner Mensch, ja? Ja. Glaublich. Also, der Kuttner war ein feiner Mensch. Finde ich heute ist ein ruhiger Mensch irgendwie. Der lässt uns hier diskutieren und labern, ist doch schön. So cool, richtig Freiheit für Deutschland hier bei Kuttner. Alter, keine Grenzen. Kuttner rules. Alter. Na Mensch, hat der Kuttner eigentlich heute schon irgendwas von dem Thema gesagt oder so? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ja, ich kenne nochmal. Der Kuttner lässt uns halt reden, ist doch super. Hallo? Hallo? Hallo? Hey. Eine Kapsel Kaffee? Das ist so ein feiner Mensch, der Kapielski, ja? Also der Kapielski. Das ist auch schon mal passiert. Ein Anrufer hinterlässt eine Nachricht und bittet um Rückruf. Kiri in den Sack. Hallo? Herr Kapiel. So ein feiner Mensch. Der Stecher. Hallo? Hallo? Moin. Was geht's denn jetzt hier überhaupt? Bist du das? Wie? Was geht's denn jetzt hier überhaupt? Keine Ahnung, um Herrn Kapielski. Ach so. Das gibt's überhaupt gar nicht. Der Stecher so von ein Kuttner. Feiner Mensch ist das. Ja. Na? Herr Kapielski, ja. Ja. Ja, so ein feiner Mensch. Ja. Sag mal, gibt's überhaupt irgendwie ein Thema oder so? Ein feiner Mensch, der Kapitän. Das ist so ein feiner Mensch! Ja. Ist das! Na gut, ich werde euch mal wieder verlassen. Hallo? Was ist denn das hier überhaupt? Was soll das denn? Das ist völliger Blödsinn. Halt doch mal an. Ein feiner Mensch, der Kapielski. Ein feiner Mensch ist das! Das gibt's überhaupt gar nicht! Ein feiner Mensch, wirklich. Ist das heute das Thema, ein feiner Mensch? Spielt doch mal Musik. Nee. Hallo. Wer Hallo. Ist ja, hier ist Kai. Wer? Ich. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo. Deine Blödsinn ist voll. Hallo? Ja, schönen guten Abend. Was denn? Hallo, was ist denn hier? Was ist hier? Ja, ich bin übrigens der Schruppe, ne? Kapielski, ja! It is ja. Oh, hi, Kapielski. Na, was ist denn jetzt hier los? Also eigentlich wollte ich ja mal anrufen, weil ja im Radio ja. Das ist scheiße. Ja, der Kuttner macht so einen Scheiß. Ja. Kriegt doch noch Geld für. Kriegt doch noch Geld für. Sag mal, bin ich jetzt live drauf oder was ist hier? Ja, sicher. Oh, jo, das freut mich, ja. Naja, ja. Ach, was geht's denn hier nun? Hallo, darf ich mal was erfahren? Ein feiner Mensch. Ja, das ist ein ganz feiner Mensch, so der Kapelski, wa? Feiner. Also, ich kann da ganz viel über ihn erzählen. Du, das war so ein geiler Kumpel, Mann. Boah, der hat mir mal Geld gegeben und das und ist. Essen und alles, was? Ja. Hallo? Ja, hallo? Wer bist du denn? Ist egal. Wer? Ist egal. Tja, egal. Also, ich muss so sagen, halt, dieser Kapelski, ja? Dieser findet mich auch, dass es ein ganz, ganz feiner Teil ist. Ja, muss ja sein, wenn er jetzt erzählt hier so. Der Kapelski, ja? Ja. Herr Kapielski, das ist Herr Kapielski, ja? Wie heißt der? Herr das Kapielski? Ist also der Kapielski, ja? Nee, wer soll das sein? Ist das ist ein ganz feiner so ein feiner Mensch ist das. Das ist so ein feiner Mensch. Sind Sie auch Kuttner? Der ist doch echt ein feiner Kerl, oder? Ja, der sieht aber ganz süß aus. Ich guck mir den gerade in der Webcam an hier. Als ob der eine Maske auf hat oder so. Aber wenn er schläft. Hier traf ich einen Jungen, der Frank Mills heißt, und das war an einem Septembertag zu dumm, dass ich seine Adresse verlor. Oft sah man seinem Freund, dem Drummer. Er sieht aus wie George Harrison von den Beatles, nur dass er das Haar zum Knoten gebunden trägt. Ich liebe ihn, doch etwas schäme ich mich, mit ihm durch die Stadt zu gehen. Er scheint in Brooklyn zu wohnen, Sturzhelm. Er hat goldene Ketten an der Lederjacke und hinten drauf sind Namen zu sehen. Mary und Mom und Hells Angels. Ich wär ihnen dankbar, falls sie ihn wo sehen. Angela im Park bin und dann sagen Sie ihm bitte auch, wir wollen die $2 nicht zurück, nur ihn. So. Schönes Lied. Bin ich jetzt ganz alleine hier oder was? Stell mal bitte noch wen rein. Ja, guck mal. ähnliche Musik. Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Ja? Wer ist denn da? Hier ist Kapielski. Ach du schon, ja. Ja. Da bist du, Herr Kapielski. Ein feiner Mensch. Ein feiner Mensch, jawohl. Hallo? Ja? Wer ist denn da? Ich? Hey. Ja? Wer bist denn du? Ja, Ecke. Ja, sag mal. Oh, hallo? Ja. Hallo? Hallo? Wer ist denn da? Das ist die Polizei. Oh, scheiße. Hallo? Hallihallo. Hallo? Ja? Hey, was geht mit dir? Na, was denn gehen? Grüß Gott. Was? Hallo? Ja? Ist der Polizei? Hallo? Ja? Hi. Warst du nicht eben schon mal da? Nö. Gibt's überhaupt gar nicht. Nö, gibt's nicht. Ja. So ein feiner Mensch. So ein feiner Mensch ist das. Ja. Wollen wir nicht mal irgendein Thema vorschlagen? Hä? Ja, dann schlag mal vor. Elski, ja. Ja. Feine Menschen? Ich glaube, da kommt dann nur... Der Kapielski ist ein feiner Mensch. Das ist so ein feiner Mensch! Fällt mir ja auch nicht ein. War eigentlich letztens das Gedicht fertig geworden? Das. Ach so, was ist da hier? Ja. Weiß ich nicht, kann sein. Ich weiß das auch nicht. Ich auch nicht. Na, sonst könnten wir damit weitermachen, aber... Ja, von mir aus. Ich hab's aber nicht, das Gedicht. Was? Ich hab das Gedicht aber nicht. Das hat nur Herr Kuttner. Tja. Der liebe Herr Kuttner. Der meldet sich ja nicht. Nee. Hört mal nicht. Mal wieder. Ist schon fast eine Stunde rum und der... Ja. Ist er ja wirklich eingeschlafen. Ich guck noch mal schnell in der Webcam hier. Ja, sitzt noch da. Spiel die Endstation an seinem Computer herum oder so. Ist noch da? Ja. Ich find's richtig toll von ihm, dass er mich nicht rausruft. Also rausgeworfen hat. Ja, ich bin auch schon die ganze Weile drin eigentlich. Ja, ne? Fitz, ja. Ja, wir rufen bestimmt total viele an, aber... Was aber? Naja, er schmeißt uns ja nicht raus, also insofern... Okay. Wir müssen drin bleiben. Ha? Wer kommst du? Tag. Von Berlin. Hallo. Bitte rein. Ja, hallo. Super dran. Was? Ist da jemand? Ja, hier ist er. Kapielski. Du bist so ein feiner Mensch ist... Er will, dass wir über Kapielski reden. Ja, glaube ich auch. Kann sein, ja. Wir wissen nur, dass du ein feiner Mensch bist. Ja, nicht? Ein sehr feiner Mensch. Hallo? Tja, also ich grüße jetzt mal alle, die mich kennen. Hallöchen. Guten Hallo, alle Sau. Hast du Lampen? Kiri in den Sack. Ich bin riesig, wenn er noch zuhört. Tag. Hallo? Hallo? Ah. Ja. Ja, irgendwie habe ich gerade nichts gehört. Wie geht es auch nicht? Ja, was machen wir jetzt? Ich bin der Karl und Kühne. Jo. So, ihr könnt euch ja mal vorstellen. Bin ich jetzt im Radio? Ja. Bin ich jetzt im Radio? Ja, bist du? Ja, geil. Ja. Jetzt bin ich nicht mehr im Radio, oder? Hallo? Hallo? Ja? Oh. Ja? Wer bist du? Na, hier. Aha, hier. Cooler Name. Hallo? Hallo? Marius, guten Abend. Was? Guten Abend. Guten Abend. Ich habe einen Themenvorschlag. Ah, gute Idee. Was denn? Hat irgendeine Ahnung von Flugzeugen oder so? Was willst du denn dazu sagen? Nein, Mann, ich bin so... Oder ich brauche eine Flugfunkfrequenz, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Also wenn jemand von der Flugsicherung irgendwie zuhört, anrufen. Ich bräuchte die Arrival-Frequenz von Berlin-Schönefeld, beziehungsweise von Berlin. Meinst du wirklich, dass da viele Leute anrufen? Da hat bestimmt eine Ahnung. Oder so Hobbyfunker. Also ich habe die Departure, und aber die Arrival nicht. Ah ja. Ja, scheiße, aber egal. Also ich kann dir da leider nicht weiterhelfen. Ja, ich... Hallo? Ist noch drin? Hallo? Ja, ich bin noch da. Oh, ich bin... Wer ist denn jetzt alles hier drin? Ich bin Grau. Ich bin Steven. Ja, okay, kann ich mich jetzt auch mal vorstellen. Ich bin Tina. Hallo. Tina. Hi. Und ich bin auf der Suche nach anderen Farben. Wie alt seid ihr so? Wie alt seid denn ihr? Ah ja, und woher kommt ihr? Ist hier überhaupt noch jemand drin? Gut, ne? Hast mich jetzt hier allein gelassen? Hallo? Hallo! Hallo, hallo! Na, wie geht's? Sehr gut, wir sind alle kreative Menschen und gerade wir jungen, und uns fällt hier kein vernünftiges Thema ein, über das wir sprechen können. Ist das nicht furchtbar? Ja, es ist sehr traurig. Können wir das Thema nehmen, na, Kreativitätslosigkeit? Ich weiß nicht. Ich glaube, das hat viel mit Nachdenken zu tun, und Nachdenken ist echt nicht so meine Sache. Kann ich verstehen. Wie heißt du? Ich bin Fabian. Aha. Und woher kommst du? Ich komme aus Potsdam. Ah, cool. Potsdam ist eine coole Stadt. Na, ich finde nicht so. Ne? Wieso nicht? Ich weiß nicht, hier ist irgendwie zu wenig los, aber Berlin ist schon wieder viel zu voll, weil Berlin sind so viele Menschen, in Berlin ist zu viel Verkehr, und in Berlin ist einfach so voll, so erdrückend, so erstickend. Ja, kannst du recht haben. Ich fühle mich jetzt zwar eigentlich ganz wohl, aber... Na, ich finde, Potsdam bietet irgendwie mehr Freiraum, und Berlin ist so eingezwängt und so. Ja, verstehe ich. Also ich fahre auch immer mehr so zum Erholen nach Potsdam. Ja, ich kann auch nicht verstehen, viele Leute sagen, Berlin ist eine grüne Stadt und überall parken so, aber... Ja, so viel ist da auch nicht wieder, also... Nur, es gibt ein paar Ecken, die sind grün, aber so viel ist da eigentlich gar nicht. Ja, auf jeden Fall finde ich Potsdam schöner. Ja, ja. Naja, und noch schöner ist ja dann, wenn man mal aufs Land fährt und so. Ich fahre gerne an die Ostsee, also... Ostsee, ja, ich fahre auch bald zur Ostsee, denn ich habe morgen Geburtstag... Oh. Also genau, in einer Stunde habe ich Geburtstag. Und dann fahre ich in den Ferien, die sich jetzt sehr bald anschließen, auch hoch zur Ostsee, und da freue ich mich drauf, ganz neu. Und wohin fährst du genau? Ich war auf dem Darß. Mhm. War ich glaube auch schon mal. Wie alt wirst du dann noch in einer Stunde? Ja, ich weiß nicht. Heute bin ich allein, ja auch das muss ab und zu mal sein. Du bist fort für einen Tag, wir machen Ferien heute, ich von dir, du von mir. Heute bin ich endlich mal bei mir allein zu Gast. Ich dreh mich noch mal rum und schlaf mich richtig aus. Heute mach ich alles, was du sonst nicht gerne hast. Denn ich rasier mich nicht und mach mir nichts daraus. heute bin ich allein und ich richte mir den Tag schön ein. Ja, als erstes koch ich dann einen Kaffee für mich, extra stark, nichts für dich. Heute kam ich alles aus dem großen Schrank hervor. Ich such mein Notenheft und find nur Kritzeleien. Und mein altes Fahrrad bau ich auf dem Korridor. Ich glaub, du fielst glatt um, kämst du dazu, grad zur Tür herein. Heute bin ich allein. Freunde, heut lad ich euch alle ein und bringt gute Laune mit. Heut ist was angesagt, niemand hört, keiner stört. Abends ziehen wir alle in die böse Bubenbar und dann bestellen wir uns ein riesengroßes Fass. Da war ich das letzte Mal vor einem Jahr. Steht denn das Billard noch? Darauf war ich ein Ass. Heute bin ich allein. Ja, auch das muss ab und zu mal sein. Fragst du morgen, na war's schön, was war denn gestern los? Ja, ganz schön, nichts geschehen. Ja, ganz schön, nichts geschehen. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ist gar nicht mehr Tina da? Doch. Doch? Ja, ich bin's noch. Du hörst dich so anders an. Wieso? Ne? Ich bin's wirklich. Irgendwie so geistlich, ich weiß nicht, irgendwie anders. Das sehe ich jetzt als Beleidigung. Nein, wieso Beleidigung? Willen, nicht Beleidigung, eher als, weiß ich nicht, irgendwie intellektuell, nein, das ist das falsche Wort, ich meine, ich weiß nicht, irgendwie so basic. Wer bist du jetzt nochmal? Ich bin Fabian immer noch. Achso, immer. Ja, hallo. Hallo? Ja, hi, hier ist Schoppe. Hi. Na, wer bist denn du? Ich bin immer noch Tina. Hi, Tina. Achso, ja, dich habe ich ja gerade gehört. Ja. Ja. Ich bin immer noch drin, erstaunlich, ne? Ja. Sag mal, weißt du, was hier eigentlich los ist? Ich meine, ich mach hier um halb elf das Radio an und kommt da nur so ein Ding. Ja, wir finden kein Thema. Wie, was? Worüber wir sprechen könnten. Nochmal bitte. Wir finden kein Thema, worüber wir sprechen könnten. Naja, dann weiß ich nicht, dann sprich doch mal ein Thema an. Kann ich aber auch, weiß ich nicht. Ja, wie wär's denn mit dem Thema, ja. Ach Mensch, das passt ja jetzt, da war 13. ist ja was? Weiß ich nicht, Politik. Ich weiß nicht. Na gut, dann weißt du nicht. Also dann, ich denke nicht, dass das so gut ankommen wird. Politik ist bei Jüngeren halt. Also ja. Ich kann jetzt nur von mir sprechen und von meinen Freunden, wo ich so weiß, also wir unterhalten uns so gut wie nie über Politik, weil wir davon auch nicht viel verstehen. Und deshalb ja. Gut, dann sich da nur Ältere unterhalten. Ja. Naja, dann weiß ich nicht. Jetzt dann aus der Schule? Ja. Ja? Leider. Ja, das ist so, ja, siehst du, wenn ich das höre. Ja, also jetzt bei uns ja nicht, wa? Na, eigentlich nicht. Aber wir haben zum Beispiel heute eine Mathearbeit geschrieben. Aha. War aber eigentlich im Vergleich zu den anderen recht einfach. Aha. Aber trotzdem, manche Fächer sind schlimm. Ja, und dann noch so komische Lehrer, wa? Ja. Ja. Wir haben zum Beispiel eine ganz schlimme Geschichtslehrerin. Eine ganz schlimme Geschichtslehrerin. Ja. Ha, wir hatten mal eine Deutschlehrerin, die hatte irgendwie nichts im Kopf, ne, hat nur Scheiße gelabert. Den ersten Unterricht lang. Aber naja. Naja. Naja, nun bin ich in der Ausbildung, wa? Hm? Nun bin ich in der Ausbildung. Und was? Bäcker. Aha. Ja. Und in welche Richtung willst du irgendwann mal so arbeiten? Gute Frage. Ich schreibe ganz gerne so Geschichten. Aha. Klingt ein bisschen blöd jetzt, aber... Das Wort klingt nie blöd. Naja, halt so in die Richtung irgendwie so. Früher, als ich 4 Jahre war, da wollte ich immer Tierärztin werden. Aber das hat sich jetzt auch aufgelöst halt. Das ist nicht mehr so an erster Stelle. Seit 10 Jahren oder so? Ja? Darf mich raten, seit 10 Jahren oder so? Ja. Hast du dich schon irgendwie beworben oder bist du noch nicht in dem Alter? Nee, ich guck vielleicht höchstens nach Ferienjob oder so, aber jetzt irgendwie Ausbildungsplatz oder Studien oder so habe ich noch gar nicht. Also ja, welche Klasse bist du jetzt? Ich komme jetzt dann in die 9. Ach so. Na ja, gut, da brauchst du es ja noch nicht unbedingt. Eben. Ja. Also das ist mal Praktikum oder so. Aha. Wir haben jetzt am Dienstag einen sozialen Tag, nächste Woche. Und da gehen wir einen Tag arbeiten und das Geld, das wir verdienen, das kommt dann an Kinder in Not in Afghanistan oder so. Klingt ja ziemlich witzig, ziemlich gut. Ja, aber man muss erstmal einen Job finden. Das ist so einfach. Kfz-Werkstatt Reiter. Was? Kfz-Werkstatt Reiter, macht der Olle weg, nicht hier neben mir. Nein, ja, war ein bisschen Schleichwerbung, naja. Schleichwerbung. Naja, was gibt es denn sonst noch so? Ich weiß nicht, was keine machst Ahnung, du freizeitmäßig? Was machst du freizeitmäßig so gerne? Nicht viel, also. Ich treffe mich eigentlich meistens mit Freunden. Aha. Hör Musik, singe halt so ganz normal, aber früher habe ich mal Judo gemacht. Judo? Das musste ich dann aber aufgeben, weil ich dann mal Kopfschmerzen gekriegt habe. Ach so, von Judo. Und das ist nicht so günstig. So auf den so vom Kopf gekriegt, oder was? Ja, so ungefähr. Welchen bist du gekommen, du? Gelb-Weiß, glaube ich, irgendwie. Was? Aber wir waren total lahm und ich habe 2 Jahre oder so gebraucht. Und dann hatte ich den Gelb-Weißen, also wir haben 1 Jahr für eine Gürtelprüfung gebraucht. Ach so, ich habe zwar nicht nach einem Gürtel gefragt, sondern nach einem Bezirk, aber ist egal. Achso. Sorry, ich verstehe dich irgendwie total schlecht gerade. Ja, naja, dann weiß ich nicht. Das liegt daran, dass ich hier Freisprecheinrichtung habe. Achso. Ja. Rufst du ein Handy an? Ja. Ja, ich auch. Hä? Nee, also Bezirks Friedrichshain. Friedrichshain ist ja hier um die Ecke, cool. Wo bist denn du? Lichtenberg. Ja, stimmt. Woher sonst? Keine Ahnung. I'm August Greenberg and this is my song about them. And hey, itchy itchy hey hey, itchy itchy hey hey, itchy itchy hey hey, itchy itchy hey hey. Do do do do do do do do do do do do. Itchy itchy hey hey, itchy itchy hey hey, itchy itchy hey hey, itchy itchy hey hey. Swimmy swimmy swimmy, swimmy swimmy swimmy. Barky barky bark bark, barky barky bark. Park, parky, parky, park, park, parky, parky, park, park, parky, parky, park, park. Meow, meow, meow. Meow, me, meow, meow, meow, meow, meow. Die Sendung, die grausamste Musik oder was? Hallo? Hallo? Ey, ruft mal an, 0331 70 97 110. Ja, 0331 für Potsdam 70 97 110. Bis da alle anrufen. Nö. Hallo? Tina, bitte melde dich. Ciao. Hallo? Hallo? Tina. Ja. Hallo? Ja, hier, willkommen bei Radio Fritz. Wir haben eingeschaltet, ja, ich weiß aber nicht, was jetzt läuft. Ich bin bloß ein Anrufer.

Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Jemand, vielleicht schaltet sich ja noch jemand ein. Ich bin die Claudi, ich studiere Soziologie und mache gerade ein Praktikum bei Amnesty. Und ja, würde mich eigentlich freuen jetzt, wenn irgendjemand noch anruft, mit dem ich diskutieren kann, weil ich sehr gerne diskutiere. Worüber ist mir eigentlich schnurzpiep egal. Ich warte einfach mal. Ich hab kein Heim, keine Schuhe, ich hab kein Geld, keinen Stil und keinen Schlips und keinen Mantel. Ich hab kein Bett, hab keinen Stoff, keinen Glauben, katholisch. Ich hab kein Buch und keine Mutter, keinen Freund, keine Bildung und keinen Schliff. Ich hab kein Unterhemd, keine Seife, ich hab kein Auto, ich hab kein Hirn ohne Kopf. Ich hab keinen Job, Wahrheit, nicht zu rauchen. Shit. Ich hab kein Coke, ich hab kein Kleingeld. Mist. Und auch kein großes, auch keinen Mord, Schande. Und keinen Fahrschein. Los. Ich hab kein Glück, Pech. Und keinen Gott. Gut. Hallo? Also ich meine, guck mal, wenn das irgendwas werden soll, dann musst du schon irgendwie ein paar Leute zusammenstellen, die sich unterhalten können. Weil so allein Unterhalt, das ist ein bisschen schwierig, das zu machen. Stell mal jemand rein. Ich bin ein farbiger Hallo? Ich bin ein farbiger Ich bin ein farbiger Nee, ich meine jetzt nicht sowas. Das ist zwar ganz witzig, die Idee, aber da kann ich nichts mit anfangen. Black Boys find ich klasse, die sind braun und süß. Also eigentlich wollte ich ja schlafen gehen, weil ich müde bin, aber irgendwie geht das jetzt nicht, weil mich das irgendwie alles ein bisschen ärgert, weil das langweilig ist irgendwie. Und ich steh doch gerade so auf Schokolade. Guck mal, im Übrigen, hast du nicht mal Lust, mir ein Tape zu schicken mit deiner lustigen Musik? Weil irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie die heißen oder sag mal zwischendrin an, wie die überhaupt heißen, die Interpreten oder ein Lied oder sowas. Das ist echt lustige Musik. Aber ich habe null eine Ahnung, wo ich irgendwo nachsuchen soll. Deswegen schick mir mal ein Tape. Ich war mal gewaltsam, enthaltsam. Naja, ich sah nach einem Party-Ed schon. Es ist bei mir zu spät schon. Und vor allem das Lied mit dieser Kinderstimme, das fand ich voll toll. Wer ist denn das gewesen? Hä? Wer war denn das? Hallo. Ich fühle mich ganz einsam gerade. Keiner will mit mir reden. Muss ich jetzt weinen? Ich könnte was vorlesen. The girls know what to do. Ja, the girls know what to do. Big girls do what their mommies say. Big girls do what their daddies say. Big girls do what I do. And I am one big girl. Ja, genau, das meine ich. Was ist das für ein Lied? Geht das noch weiter? War das alles? The little bear song. And seven a little bear climbing up the hill. But he broke his crown wall. He tumbled up the hill. Then he flipped back up the hill. There goes that bear again. What's he up to now? He got some water in a bucket for his. Little bear, climbing ich habe überlegt, ich könnte mal einen Aufruf starten. Und zwar, ich arbeite bei der MAZ, bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung, mache da Promotion in Brandenburg. Und teilweise sind die Leute total unfreundlich zu uns MAZ-Mädels. Einfach mal eine Bitte, seid lieb zu uns. Wenn ihr die Zeitung nicht wollt, sagt einfach nein, danke, aber seid ein bisschen lieber zu uns. Das ist nur unser Job. Fällt mir gerade so ein, weil es genau, weil das ja auch halt brandenburgweit übertragen wird. Also guck mal, es ist echt schwierig, irgendwo so einen Alleinunterhalter zu spielen. Ich hab auch noch nie im Radio angerufen, ist jetzt das erste Mal, aber irgendwie war mir das echt viel, viel zu blöde gewesen. Aber ich würde mich jetzt echt freuen, wenn du mir mal irgendjemand Nettes reinstellen würdest. Hallo. Hallo? Ja, hallo. Wer ist denn da? Ja, hier ist der Ralf. Ich bin deine Rettung. Ja, super, danke. Oh, das ist ja nicht, also weiß ich, ist ganz schön schwierig, hätte ich nicht gedacht, so alleine mit sich selber zu reden und irgendwie keine, weiß ich nicht, keine Rückmeldung zu bekommen. Hallo? Ralf. Bushido. Was? Hallo, du? Ralf? Ich habe eine Idee. Hast du einen? Bist du Ralf immer noch? Nein. Nein. Florian aus Steglitz. Wer? Florian aus Steglitz. Ich habe den Namen immer noch nicht verstanden. Ja, Lume, bitte. Was hast du denn für eine Idee? Hallo? Hi. Hier ist Schrippe. Wie bitte? Hier ist Schrippe. Schrippe? Ja. Erzähl mal, was machst du denn so? Was? Da gibt's irgendein Thema, was dich total ärgert gerade, wo du dich mal voll auslassen möchtest. Wo ich mich mal voll auslassen? Ja. Boah, Mann. Mann. Ich nicht bei irgendwelchen toleranten Leuten oder intoleranten Leuten oder so. Zum Beispiel. Welche Leute sind denn intolerant für dich? Naja, weiß ich nicht. Also, jetzt sind ja noch Leute, die schreien, für tolerant. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten. Irgendwann überlegten wir uns so aus einer Laune heraus, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren, was wir auch kurzerhand taten. Und nun war es endlich soweit. Gerade noch die blühenden Landschaften des nördlichen Irak unter uns und schon landeten wir mit unserem Tramp-Helikopter im absolut großartigen Bagdad. Und der Flughafen hatte so einiges zu bieten. Zum Beispiel eine Kneipe namens Tradala, in der wir uns auf Dauer aber nicht aufhalten wollten. Also besuchten wir die Bagdader Niederlassung des deutschen Exportschlagers Kudam, wo allerdings wegen des 1. Mai-Feiertages die ganzen Geschäfte zu hatten. Und so vertrieben wir uns die Zeit unter anderem mit dem beliebten Hölderlin Song Morphing. Rückwinde wirren die Fahnen. Also ich weiß ja nicht. Ich mein, was denn? Irgendwie langweilig. Wo denn? Das war doch eine doofe Idee mit dem Gedicht. Nee, war nicht doof, ne? Aber wir müssen das irgendwie... Also man merkt, wird problematisch. Wir haben ja auch noch gar nicht richtig angefangen. Also ich weiß, wie schön ist das nicht. Wir haben doch, glaube ich, sehr unterschiedliche Begriffe von Poesie und von Schönheit. Ja, wahrscheinlich. Hey Leute, wir ziehen das jetzt durch. Ich habe total Bock drauf. Okay. Ist ja gut, ich sag ja schon nichts mehr. Okay. Komm, Jürgen, mach mal einen Textvorschlag. Also jetzt statt mit gelben Birnen hängend, oder wie? Ja, klar, genau. Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen. Das klingt doch total deprimäßig. Hey Mann, ich bitte dich, Hölderlin ist ja nicht gerade der Fun-Style. Ich mach mal einen anderen Vorschlag. Ja, dann mache mal. Mit grünem Scheine strahle. So hell von größten Taten. Ein Reich in alle Welt. Was soll das denn? Das klingt ja wie Rammstein. Ist halt kein Fun-Style. Ja, das nützt doch jetzt nicht. Außerdem klingt eher wie deutsch-amerikanische Freundschaft. Ach, stopp jetzt erstmal. Sag mal aus. Na, wieso? Wie werden das jetzt bei dir weitergegangen, Jürgen? Trotz heißen Blutes bleibet still bei den schwarzen Bäumen die Last auf der Brust. Noch weiter? Oh, arge Schmerzen, doch mitten im hebt sich ein Ton zum heller leuchteten Himmel. Mein Bababon war jetzt noch unklar, wa? Ja. Und der Rest dann wahrscheinlich auch. Mhm. Also ich hatte meinen Text schon fertig. Erzähl mal. mit grünem Scheine strahlet so hell von größten Taten ein Reich in alle Welt. Euch armen Schläfer noch dunkel im Geiste winkt nun das Glück der immer einigen Staaten. Lob uns, was sind wir, wo die Wüste war für Helden, sind wir für Gottesmacht, ein Retter des Rechtes und Waffen ruhen niemals nur so, den Ölpreis zahlen die Toten. Aha. Hört sich nicht gut an. Aber das soll ja auch kein Fun-Style sein, da passt es doch. Ja, aber in den konkreten Zusammenhang nicht. Naja, war nur mal ein Versuch. Aber da siehst du mal, wie schwer das ist, so rumzudichten, oder? Aber hey Mann, es ist ja auch verdammt schwierig. Was ist denn das jetzt für Musik? Kenn ich doch irgendwoher. Das ist James-Bond-Thema. Aha, und wer spielt das? Im Original das Monty Norman Orchestra. Und jetzt? Jetzt ein Handy, nehme ich an. Wo denn jetzt? Wahrscheinlich in meiner Tasche. Ach so, du hast so einen Klingelton. Ja, habe ich mir raufladen lassen. Aufladen lassen. Ja, ein Kumpel hat mir das gegeben, völlig kostenlos. Wie denn bitte? Hey, Penner ans Handy! Helfer Rutschschnittstelle, lässt sich das übertragen. Ach, das ist ja praktisch. Wie macht man so eine Klingeltöne, weißt du das? In dem Fall haben sie die Musik eigentlich erstmal für ein Drehbuch geschrieben. Ah, ja. James Bond hast du ja gesagt. Und dann? Dann hat irgendjemand ein MIDI-File draus gemacht und verkauft. Ach, ehrlich? Nee. Doch, im Internet und so. Boah. Stimmt, da habe ich schon mal Werbung gesehen. Die kosten dann immer 1,50 Euro. Quatsch. 2 Euro. Nein, vielleicht einen halben. Alter, du staunst. Boah, ey, oder? So sieht's aus. Boah. Hey, Mann, ich habe eine großartige Idee. Welche denn? Man müsste nicht als Handybesitzer, sondern als Anrufender bestimmen können, welche Melodie beim Anruf erklingt. Boah. Oh, Mr. Rowley, oh, Mr. Rowley, you have to get your wife. Oh, Mr. Rowley, oh, Mr. Rowley, you have to get your wife. Once upon a time, there was Rosie Rose, Rosie Rose. Rosie was the mouthy rose. So Rowley came along, the brother. He was a cactus, and he was very prickly, so she became a cactus too. The end. Daddy? Gingerbread Man song. Georgie, let's finish this song and then we'll move on to the next song. Okay? Ich habe mir jetzt überlegt, man könnte über Pornos reden. Über Pornos, naja, dann... Pornos, ja. Welchen Porno? Ben Fritz in Hellersdorf. Dann 102,6. Fritz Info. Das Wetter heute Nacht, es ist wolkig bei Werten zwischen 11 und 15 Grad. Morgen gibt es mehr Wolken als heute. Die Sonne kommt nur ab und zu raus. Am Nachmittag gibt es dann Gewitter mit Hagel. Das ist alles bei Werten zwischen 20 und 18, 28 Grad. Und jetzt die Meldung mit Gerald Kötter-Heinrich. Der UN-Sicherheitsrat hat die neue Irak-Resolution einstimmig verabschiedet. Die Resolution schreibt das Ende der Besatzungsverwaltung und die Rückgabe der vollen Souveränität an die Iraker zum 30. Juni vor. Das Mandat für den US-geführten Militäreinsatz läuft Ende Januar 2006 aus. Bundeskanzler Schröder ist zum Treffen der G8-Staaten in den USA eingetroffen. Vor Beginn der Konferenz in Sea Island traf sich Schröder mit US-Präsident Bush. Auf dem dreitägigen G8-Treffen wollen sich die Staats- und Regierungschefs mit der Lage im Irak und im Nahen Osten befassen. Experten der EU sollen die Sicherheit des tschechischen Atomkraftwerks Temelin untersuchen. Bei einem erneuten Störfall waren am Sonntag etwa 3000 Liter radioaktiv verseuchte Kühlflüssigkeit ausgetreten. Ein Sprecher der EU-Kommission warf den Behörden in Prag vor, sie hätten nicht schnell genug über den Zwischenfall informiert. Der islamische Extremismus ist nach Ansicht des Landesverfassungsschutzes die größte Gefahr in Berlin. Das steht im aktuellen Verfassungsschutzbericht. Danach gehören etwa 5.800 der rund 450.000 in Berlin lebenden Ausländer zu extremistischen Gruppen. Der Verkehr Fritz mit einer Meldung A10 östlicher Berliner Ring, Dreieck Schwaneberg Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rüdersdorf und Erkner hat es einen Unfall gegeben. Zwei Fahrstreifen sind da im Moment noch blockiert. Ansonsten gute Fahrt für euch. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Doch nur einem gebühren diese Worte, ein Privileg der ganz besonderen Sorte. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon! This is no chanson. This is no song of amour. This is no romance to dance to. Telefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo? Hallo? Ich lese einfach mal was vor, das finde ich total schön, das Gedicht. Das ist von Bertolt Brecht. Hi. Hallo? Hallo? Ja, hallo? Hörst du zu? Ich lese mal gerade was vor, okay? Ja. Von Bertolt Brecht, das heißt, das ist gut. Kein verderben zu lassen, auch nicht sich selber. Jeden mit Glück zu erfüllen, auch sich, das ist gut. Toll, oder? Naja. Bist du begeistert? Nee. Warum nicht? Naja, ich finde es nicht so gut. Aber Kuttner, ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal AC/DC heute Abend spielen würdest. Ich glaube, das kannst du vergessen, oder? Hallihallo. Ich finde es viel schicker immer, dass er seine Musik spielt. AC/DC kannst du auch woanders hören. Oder kennst du etwa die Musik, die er spielt? Ich bin jemand anders als der, mit dem du gerade eben noch sprachst. Ja, das mag ja sein, das ist aber egal. Ich kann ja mit jedem reden. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Ich möchte auch mal ein Gedicht vorlesen. Ja, mach das doch. Von Eugen Roth. Ein Mensch, der mit genauem Glücke geschlüpft durch des Gesetzes Lücke, bebt noch ein Weilchen angstbeklommen, doch dann, als wäre er gekommen, durch des Haupttor der Gerechtigkeit, stolziert er dreist und macht sich breit, und keiner wacht so streng wie er, dass niemand schlüpft durch Lücken mehr. Hübsch, ne? Ja, das ist in der Tat hübsch. Der ist gar nicht so doof, der Eugen Roth. Der gefällt mir echt ganz gut. Der schreibt ganz interessante Sachen. Ja, ich finde den Berti ganz nett. Da finde ich auch, dass der keine doofen Sachen schreibt. Bitte? Ich finde Berthold Brecht toll, sage ich. Ja, der ist auch nicht dumm. Ja, das war doch gerade von ihm, was ich dir vorgelesen habe. Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Das war nur ein bisschen... sehr kurz, aber ich meine, es war das, fand ich. Also ich meine, ich habe auch noch ein anderes. Da finde ich den Eugen Roth ein bisschen blumiger. Blumiger, naja. Das ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Ausdruck, blumiger, aber nicht so ganz so trocken auf jeden Fall. Ja, mag ja sein, also ich kenne jetzt von dem Eugen. Ein bisschen fruchtiger könnte man vielleicht. Fruchtiger? Mhm. Also ich finde eigentlich auch noch eins voll schön, das lese ich auch nochmal vor, das ist auch also eigentlich ganz kurz, also pass auf, ja. Ich will mit dem gehen, den ich liebe, heißt das. Also, ich will mit dem gehen, den ich liebe. Ich will nicht ausrechnen, was es kostet. Ich will nicht nachdenken, ob es gut ist. Ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Ich will mit ihm gehen, den ich liebe. Also eigentlich wäre es ja perfekt, das Gedicht bis auf irgendwie die letzte Zeile. Also ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Weil das würde ich ganz gerne eigentlich schon wissen, oder? Ja. Das wüsste man. Also ich meine, das ist ganz normal. Das würde Frau sicherlich ganz gerne. Hä? Das wüsste man auch oder auch Frau sicherlich ja, immer genau. Ganz gerne. Generell. Aber ich glaube, ja. Das ist eine Sache, die man nie so richtig wissen kann. Fürchte ich. Habe ich fast so den Eindruck, denn Liebe ist eine ziemlich undefinierbare Angelegenheit. Ja, das ist richtig. Nee, natürlich kann man es nicht 100% wissen, aber man kann es fühlen. Und wenn man es fühlt, dann kann man auch das irgendwo wissen. Aber 100% ist natürlich eh immer ausgeschlossen eigentlich an sich. Ja, stimmt. Ja, aber irgendwie, die letzte Zeit, vorletzte Zeit stört mich ein bisschen. Ansonsten finde ich es ganz schnieke. Ja, man kann sich zumindest ziemlich sicher sein, dass man von jemandem gemocht wird oder gemocht, sehr gern gehabt ja. Wird. Liebe ist wirklich ein sehr großes Wort. Das ist so wahr. Meist weiß man ja vielleicht selber nicht, ob man liebt. Richtig. Und das dann den anderen spielen zu lassen, was ist da sind sich viele selbst nicht bewusst oder man ist sich da selber auch nicht so ganz bewusst. Oder man glaubt vielleicht, ziemlich verliebt zu sein ist es vielleicht auch, aber Liebe ist dann doch noch was anderes. Eine Komponente mehr, möchte ich fast meinen. Aber ich glaube eigentlich, dass man es spürt. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich so irgendwie jemanden mag irgendwie, ja, dann regt sich halt, sag ich mal, im Körper nicht viel. Wenn ich so verliebt bin, dann kribbelt's im Bauch, weißt du? Und wenn ich irgendwie ihn vermisse, dann dann schmerzt es im Bauch, sag ich mal. Aber wenn es dann irgendwie Liebe ist, dann wandert das alles vom Bauch ins Herz irgendwie. Aber was irgendwie, das ist halt interessant. Ist das tatsächlich so bei dir? Ja. Ja. Das finde ich echt interessant. Ja, was aber eigentlich was schade eigentlich darin ist, weil das Gefühl irgendwie im Bauch ist stärker als im Herz. Also intensiver zumindest. Also das Kribbeln im Bauch ist dann eigentlich intensiver und stärker als dann das Gefühl im Herz. Wovon sich dann auch, glaube ich, vielleicht viele täuschen lassen irgendwie, dass sie halt dieses Kribbeln nicht mehr haben, aber vielleicht schon längst lieben, aber das Gefühl nicht mehr so stark ist und dann denken, dann weiß ich nicht, was er denken, kleiner. Entschuldige, was meinst du mit Herz? Meinst du... Na, richtig Herz, also echt in der Herzgegend habe ich dann das Gefühl. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ich habe den letzten Satz von dir jetzt, wir haben jetzt beide gleichzeitig geredet zu einer bestimmten Stelle und da war es mir nicht möglich, dir zu folgen. Nee, du meintest, was ich mit Herz meine. Ja, richtig. Genau, und da meinte ich, es ist wirklich das Herz. Das ist die Gegend ums Herz, wo ich dann das Gefühl habe. Also du hast keine Herzrhythmusstörung oder so? Du hast in der Gegend. Also habe ich jetzt zwar nicht drüber nachgedacht, ob das Herzrhythmusstörungen sind, aber ich glaube nicht. Es ist halt einfach denn bei Herzschmerzen halt echt nur so ein Stechen. Und wenn man irgendwie sich freut und aufgeregt ist, dann halt so, dann schlägt es schneller irgendwie. Aber es hat halt nichts mehr mit dem Bauch zu tun. Ja. Wenn es dann in Liebe übergegangen ist, das Gefühl. Jetzt kann ich dich verstehen. Gut. Meine Freunde sagen mir, ich solle mit ihnen gehen. Sie schlagen die Faschisten und ficken das System. Sie schreiben überall Sachen an die Wand. Sie hören Musik aus dem Baskenland. Doch ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Die Band steht in der Ecke und sie spielen wieder Punkrock. Gegen den Klassenfeind und für den revolutionären Block. Die anderen hängen auf dem Fenstersims und warten weiter auf die Nazi-Skins. Doch ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Ich ging nach Haus und die Nazi-Skins schlugen mich flach. Sie traten mir in die Fresse und einer von ihnen sprach: Es wohnt keine Tugend mehr in meinem Herz. Es drängt mich ein seltsamer Schmerz. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Ich möchte lieber eine Freundin. Ich möchte lieber ein Mädchen kennenlernen. Oh, oh ja, ich finde es recht hutlig. Ist überhaupt. Also ich meine, jetzt kann man ja mal abschätzen. Vielleicht. Ist da jetzt jemand, der mich... Ja, ich bin's immer noch. Hallo? Hallo? Hallo? Ich bin durch. Du bist durch. Ich hab heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute wünsche ich dir. Ist heute oder morgen? Ach so, jetzt bin ich, glaube ich, da. Ich wollte was... Bist du noch das Mädchen von eben, was dieses Gedicht vorgelesen hat? Ja. Ja, weil das ist nämlich, kennst du auch das Buch dazu? Ja, das ist einfach eine Gedichtsammlung von Bertolt Brecht. So, nee, weil ich kenne es, ich habe gerade den guten, also der gute Mensch von Seezu angelesen von Bertolt Brecht. Ja. Kennst du das Buch? Nee. Ja, das ist schade, weil da geht's nämlich, also da geht's um so ein Mädchen, also die heißt Chente, das spielt halt in Seezu an und die ist, naja, also die Götter in der Stadt, die suchen den guten Menschen so, den absolut guten Menschen, der halt alle Gebote befolgt und wirklich die Nächstenliebe auslebt und wirklich der perfekte gute Mensch ist so. Und Chente ist halt so ein Mädchen, also ist eigentlich die einzige in der ganzen Stadt, die dem nahe kommt. Ja. Und also... Nee, eigentlich opfert sie sich vollkommen auf und gibt all ihr Hab und Gut allen Menschen um sie rum und ja, sie treibt sich eigentlich fast selber damit in den Ruin, weil sie alles wirklich abgibt, was sie hat so. Ja. Und dann verliebt sie sich halt auch in einen Jungen namens Sun und der nutzt sie aber eigentlich auch nur aus und daraufhin sagt sie dann halt dieses Gedicht, als jemand sie davon abhalten will, mit ihm wegzugehen. Da sagt sie halt, ich will nicht wissen, ob er mich liebt. Und deshalb, ich habe nämlich auch, eigentlich stehe ich gar nicht so auf Gedichte, aber als ich das gelesen habe, dachte ich auch, das ist eigentlich ein schönes Liebesgedicht. Ja. Gerade weil er halt sagt, ich will nicht wissen, weil sie halt sagt, ich will nicht wissen, ob er mich liebt, weil das halt dieses Gute an ihr ausdrückt. Aber das Buch ist noch viel spannender, weil nämlich zum Schluss kommt raus. Nee, sag's lieber nicht. Also ich höre kurz weg, kannst es den Radiohörern gerne mitteilen und dann komme ich gleich wieder. Ja, sag's nicht. Ja, also ich wollte sagen, das Buch ist sehr spannend, weil es tritt noch jemand auf namens Shuitar. Und Shuitar ist so das absolute Gegenteil von Shente. Der beschützt sie nämlich, indem er zu allen Menschen, indem er für sie kämpft und sozusagen den Leuten wieder das wegnehmen, was sie ihr einst genommen haben. Und ganz zum Schluss kommt halt eine sehr, sehr überraschende Wendung, die in dieser Parabel von Bertolt Brecht woraus man halt die Lehre ziehen kann, letztendlich, dass das Gute ohne das Schlechte im Menschen gar nicht existieren kann und dass es das Gute nicht gibt. Und das finde ich hochinteressant und wollte ich nur mal eben anfügen. Super, also wie heißt das Buch nochmal? Das heißt cool. Der gute Mensch von Sezuan. Aha, cool, da danke ich dir. So. Okay, bitteschön, ich gehe jetzt ins Bett. Danke. Tschüss. Tschüss. Ist jetzt noch irgendjemand da? Na gut, dann habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ich hätte zwar noch gern ein bisschen mehr. Ja, hier, halt. Hallo. Ja, wie geht's? Gut, wer bist du jetzt? Hast du schon mal angerufen? Hallo? Hallo. Hallo, ach, Tachchen. Tachchen. Ihr wart gerade alle so poetisch, da wollte ich auch mal was dazu geben. Ich kenne ein schönes Zitat. Ja. Egal, wo man hingeht, da ist man dann. Ja. Ist sogar von mir. Ist das nicht toll? Ja. Stark, wa? Ja, ich meine, hast es auf den Punkt getroffen, ne? Ich wette, in hunderten von Jahren wird man mich da noch zitieren. Meinst du? Ja, nee. Ja, ja, ja. Und hat was. Der Sprechfunk ist das erste Medium, wo ich mich öffne. So. Wahnsinn. Teilst du dich deinen Freunden nicht mit, oder was? Naja, nicht auf diese Art. Ach, echt nicht? Nee. Aber traurig. Ja, ja, ist wirklich traurig, also... Ja. Ja, warum nicht? Also ich meine, die Freunde oder Familie sollten doch diejenigen sein, wo man sowas äußern kann und nicht der anonyme Radiosender. Zwei Schafe stehen nach der Schur zusammen und es wärmt sie nur die Hoffnung auf die nächste Wolle. Da spielt die Liebe keine Rolle. Ach, war das schön. Wer war das überhaupt? Weiß nicht. Hat das Kuttner jetzt eingespielt oder war das ein Hörer? Nee, das war ein, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so raus. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, eiskalter Mörder, bleib stehen, hier spricht die Polizei. Also wenn mich die Polizei mal so aufhalten soll, dann würde ich sogar stehen und Zugabe verlangen. Auf jeden Fall, ich auch. Oh, erzähl mal weiter von dem Lied, mach mal noch ein Stück hier. Das war's. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, eiskalter Mörder, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, es ist vorbei. Ey, dazu habe ich ein Gedicht passend, das wollte ich auch noch die ganze Zeit vorlesen und mit der Frage verbunden, ob Menschen das wirklich tun würden. Der Arzt heißt es, diesen Kranken haben meine Feinde mir auf den Tisch gelegt, er blutet aus 17 Wunden und redet im Fieber. Wie kann ich mich unterstehen und ihn verbinden? Er ist sicher geschlagen worden. Ich darf nichts mit ihm zu tun haben. Also meint irgendjemand, dass irgendwie in so einer Situation, wenn es der Feind ist, da der Arzt nicht helfen würde? Das ist doch eigentlich unfassbar, oder? Das ist wirklich, also das ist ja wie im Krieg eigentlich. Ja, ja, aber das macht doch dann im Endeffekt keiner, oder? Hm? Also würde ich keinem Menschen zutrauen, ich glaube, der Ehemann ist guter im Menschen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand machen würde, den dann da verbluten lassen, auch wenn es der Feind ist. Oder also kommt natürlich auch drauf an. Ja, warum die Feinde sind und was da passiert ist. Ja, ich glaube auch vor allem irgendwie, wenn der Arzt jetzt mit dem Patienten alleine ist irgendwie, dann würde er dem auf jeden Fall helfen, weißt du? Weil ich meine, der ist ja Arzt geworden aus einer Berufung, weil er Menschen helfen will. Da ist, glaube ich, Nation, Nationalität etc. egal. Aber wenn vielleicht irgendwie noch ganz viele aus seinem eigenen Land irgendwie dabei sind und ihn vielleicht von abhalten, okay, ist eine andere Sache. Aber so an sich, wenn die Entscheidung in seiner Hand liegen würde, würde doch da irgendwie jeder Mensch helfen, oder? Ob es nun ein Feind ist oder nicht. Wenn er ein Mensch ist, dann ja. Ich habe letztens Soldat James Ryan gesehen. Ja. Da ist ja, ich meine, im Krieg finde ich das ja noch viel schlimmer, wie sich zwei Leute, die sich gegenüberstehen und überhaupt nicht kennen, einfach so grauenvoll erschießen können und so unmenschlich behandeln können. dabei sind beides, dabei gibt es ja im Krieg keine Guten und keine Bösen, sondern es sind ja irgendwie alles Leute, die ihren Job machen, mit dem Krieg gar nichts zu tun haben und irgendwelche Leute da oben nur Schach gespielt haben und darum stehen die da. Ja, aber ich glaube, das hat mit Gut und Böse nichts zu tun. Es ist einfach erstmal, kennt man den anderen nicht? Naja, drum ja. Und zweite Mal hat man, glaube ich, viel mehr Angst irgendwie, dass man selber irgendwie drauf geht und dann erschießt man lieber den anderen. Das ist ja das. Also gefressen oder gefressen werden. Genau, darum geht's. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemand, ich sag mal, die meisten irgendwie sind jetzt nicht mehr oder weniger drauf aus, jemanden zu erschießen, aber es geht eigentlich, glaube ich, den meisten darum, nicht selber erschossen zu werden, zu überleben einfach. Ja sicher, jeder würde leider in dieser Situation so handeln müssen. Ich wüsste es nicht, ey. Also ich habe mir das echt mal überlegt und ich könnte es nicht sagen. Also ich glaube echt nicht, dass ich es könnte. Weil dann einfach, weil ich mir halt da voll Gedanken drüber gemacht habe in so einer Situation, wie ich reagieren würde. Und ich einfach, glaube ich, schon zu viel drüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich könnte es nicht, weil ich weiß nicht, ich könnte dann danach nicht so wirklich weiterleben. Also es wird mich total quälen und ich wäre nicht mehr froh, dann wäre ich lieber tot, glaube ich. Ich habe noch keine Gedanken drüber gemacht, weil ich glaube, in dieser Situation kann man sich sehr schlecht reinversetzen, wenn man noch nie irgendwie in so einer ähnlichen, weil noch nicht mal in einer ähnlichen, nicht mal in so einer annähernden Situation war ich eigentlich überhaupt, ja. Und das, ich glaube, das kann man sich dann so ganz schlecht vorstellen. Darum heißt erstmal, vielleicht ist man dann auch gar nicht so richtig in seinem Körper und handelt einfach bloß wie so eine Maschine. Ja. Und dann ist einem das, also egal nicht, aber irgendwie, weiß ich nicht, dann handelt man anders halt. Ja klar, natürlich, das kann auch sein. Wie heißt du überhaupt? Ich bin Olli. Olli, ich bin Claudia. Achso, immer noch. Du bist eine ganze Weile schon drin, wa? Ja, ich komme nicht los. Naja, nee, ich würde halt gern noch wissen, ob irgendwie Kuttner sich irgendwie nochmal meldet und stimmt, der sagt um ein irgendwie abgibt. Das denke ich immer. Denkst du mal? Ja, ja, also Tschüss sagt auf jeden Fall noch. Und dann hört er. Na, hier steht ja auch bei Fritz unter Blue Moon, hier hört das Radio dir zu. Und das macht's ja im Moment eigentlich. Ja, okay, aber das ist ja immer so, oder? Im Blue Moon, dass man da anrufen kann und quatschen kann, ich weiß jetzt nicht. Ja, ja, nun, ob sich die Moderatoren dann nun mehr oder weniger einbinden. Hier halt weniger, dort mehr. Ja, aber ich meine, hast du von Anfang an mitgehört? Na, die ersten 20 Minuten glaube ich nicht. Ja, ich nehme mich auch nicht. Also ich habe letztes Mal gehört, da haben die das Gedicht gemacht, da war nur die letzte halbe Stunde nur so, dass die Hörer sich selber überlassen waren. Aha. Also, aber sonst hat Kuttner sich vorhin zu erzählen, muss er sich auch von letzter Sendung noch ausruhen. Ja, ja, nee, ich habe ja auch letzte Sendung irgendwie gehört, aber ich habe jetzt nicht von Anfang an gehört, deswegen würde ich gerne wissen, ob er am Anfang irgendwie gesagt hat, so von wegen so, ich sag jetzt gar nichts mehr, jetzt lasst ihr euch mal aus, habe ich halt, weiß ich nicht. So, nee, das sagt er bestimmt nicht so, der hat sich bestimmt einfach mal so ausgeblendet und hat uns dann, ich glaube, das war ein Nachter so nicht. Die Glocken läuten und die Salven krachen, nun danket Gott als Mörder und als Christ. Feuer anzufachen, wisst, Volk ist Pöbel, Gott ist ein Faschist. Achso, ich bin wieder on air, klasse. War jetzt nur so ein Test, ja. ja, letztes Mal hat er ja dieses mit dem Kapielstigi angefangen. Hast du das mitbekommen? Mensch, ja, teilweise. Tja, also, ja, genau. Kapielski. Ja, da hat er nämlich gesagt, Kapielski. Wir sollen alle mal anrufen, fragen, wer denn dieser Kapielski ist. Ja. Und das haben dann auch so eine Handvoll gemacht. Ja. Und dann Kapielski, hat er gesagt, dann hat er einfach dieses Tape abgespielt. Ja? Das Tape lief wirklich mindestens also eine Viertelstunde so durch, wie das jetzt Hintergrund immer so zu hören. Aber keiner hat was so dazu gesagt, ein es ist einfach eine Viertelstunde feiner Mensch so durch. Fand ich eigentlich ganz witzig. Ja, und ansonsten. macht er halt Radio. Und im Radio Fritz. Genau. Ja. Also, mir fällt gerade nichts mehr ein. Aber er ist noch da. Also ich habe ja die Webcam auch. Oder er hat ein Foto vor die Webcam gehangen, wo er da sitzt und der ist schon längst zu Hause. Das kann ja schief sein, hat halt keinen Bock gehabt. Ach echt? Und regt er sich? Lacht er? Oder was macht er? Kann man nicht sehen, weil das macht nur alle 30 Sekunden ein Bild. Ach so. Und da kann man immer nur so eine Bewegung. Na ja, dann soll er mal irgendwie ein Zeichen geben, so von wegen Daumen hoch. Oder weiß ich nicht, ob ihm das so gefällt, was hier so abgeht. Also ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mit Verzögerung kommen, aber es kannst du ja dann mal Bescheid sagen, ob er irgendwie das okay findet, wie wir Laien das Radioprogramm versuchen zu gestalten. Hallo? Ja, hi. Hallo? Ich will auch mal mein schönes Gedicht vortragen. Ja? Ja, mach mal. Gib mir den Sprechfunk, der ist so geil. Ich höre ihn jeden Dienstag, Mann, der hat so ein Style. Kennst du diesen Kuttner, wie er uns erklärt, diese übergeilen Themen, die gerne jeder hört? Jetzt darfst du klatschen. Ich kann gerade nicht, ich habe meinen Hörer im Ohr. Ich dachte, es geht noch weiter, also ich find's ganz gut, aber irgendwie gefehlt was, oder? Ja. Hast du es gerade jetzt geschrieben? Nö, das hatte ich schon mal. Hast du schon mal vorgelesen? Ja. Na, schreib mal noch was irgendwie so schlussmäßig. Ja, kann sich ja jemand was dazu ausdenken. Ja, nee, also es hat mir gefallen. Ja. Aber ich habe jetzt noch gewartet, dass noch was kommt. Nee, leider nicht. Leider nicht. Na gut, dann soll jemand anders das übernehmen. Hey, I'm Mambo. No, let's cha-cha-cha. Yeah. cha-cha-cha. Bescheid sagen, ich verabschiede mich jetzt mal. Ich wünsche euch eine erholsame Nacht. Hallo? Ja, hallo. Ja, gute Nacht. Du wolltest gehen? Ja, ich wollte gehen. Müde? Ich wollte allen noch eine erholsame Nacht wünschen und dass all eure Wünsche und Träume in Erfüllung gehen. Ja, du hörst dich auch schon sehr müde an. Ja, ja, ich mache jetzt die Leitung frei. Ich höre noch bis zum Ende mit, aber dann, dann löse ich dich jetzt mal ab. Ja, mach das. Okay, gute Nacht. Ja, gut, tschüss. Vielleicht kriege ich jetzt noch einen Gesellen hier reingestellt. Hallo? Jemand da? Ja. Hi, wie geht's dir? Oh, gut. Welcher ist dein Name? Björn. Björn. Und du? Ole. Der Echte? Wie der Echte? Name? Ja, O-L-E. Mhm. So, praktisch seinen nordischen Namen jetzt hier. Ja. Was machst du noch so zu später Stunde? Mach nur noch Fritz hören, aber es geht die ganze Zeit ja nur noch so. Ich habe erst vor 20 Minuten angemacht, also ich habe jetzt eigentlich die halbe Sendung verpasst. Ja, aber da hast du auch nicht viel verpasst. Nee. Worüber haben Sie denn so geredet? Ach, über alles Mögliche. Alles Mögliche. Ich habe jetzt nur noch diese ganzen Gedichte am Ende mitbekommen und dann halt die komische Musik eben. Aber an sich finde ich das Konzept einfach mal geil, weil es ist so der direkteste Draht des Hörers praktisch, dass er sich irgendwie äußern kann. Das stimmt, ja. Zwischen geschalteten Leute und so macht schon Spaß. Und dann ab und zu mal einen Kommentar von Kuttner, der ja selbst nichts sagen will, aber dann immer irgendwie Fanny van Dannen sprechen lässt. Muss man bloß wissen, was man da sagt, wenn man im Radio ist. Ja, aber ich finde, es macht Spaß. Einfach so drauf losreden. Was machst du so? Gehst du zur Schule? Machst du beruflich, oder? Beruflich, hm. Und zwar? Naja, ich bin Finanzdienstleister. Ach so, willst du nicht näher drauf eingehen, ja? Nee, aber ich will wahrscheinlich auch was anderes machen. Dann ist nicht so dein Traumberuf? Wie soll ich denn das sagen? Ich habe darin gerochen, halbes Jahr bin ich jetzt dabei und es ist sehr anstrengend, weil man kann sich sicherlich vorstellen, dass es neben Banken und Versicherungen sehr schwer ist zu existieren. Auf jeden Fall. Und den Leuten eben den Vorteil zu zeigen, wo man was besser machen kann, ist schon auch nicht so einfach, weil sie halt denken, die werden alle beschissen von vorne bis hinten. Ja. Na klar, bei Finanzen ist es sicher ein Problem. Und was hast du vorher gemacht? Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt und bin dann im Callcenter gewesen, dann Wehrdienst, 9 Monate. Wie war das? Was? Wie war Wehrdienst? Wo warst du da? Was hast du da gemacht? Ich war in Dorfherden, bei Bremen ist das. Und da war ich beim Transportbataillon. Naja, wie war es? Wenn man immer so hört, von wegen, die saufen da alle nur und dann kommandieren nicht rum oder so, war das so? Oder? Ja, aber es ist auch eine schöne Zeit gewesen, also die Erfahrung muss jeder mal gemacht haben. Ja, ne, ich werde es wahrscheinlich nicht machen. Warum nicht? Zivildienst. Wie jetzt? Nein, ich habe verweigert. Wie, was hast du gehabt? Verweigert. Ich werde Zivildienst machen, sprich nicht zum Bund gehen. Was? Ich werde nicht zur Bundeswehr gehen, sondern Zivildienst machen. Ich habe das verstanden, aber... Achso, und was? Ich werde ins Ausland gehen, nach Holland. Aha. Rotterdam, nächstes Jahr, also im September fängt's an. Was fängt an? Mein Zivildienst. In Holland? Ja, genau. Wieso in Holland? Weil ich über so eine Organisation ins Ausland gehe halt. Mach da das heißt ein anderer Dienst im Ausland, geht 12 Monate. Das mache ich halt in Rotterdam. Naja, vielleicht wirst du da aber nicht so glücklich wie hier. Das mag sein, aber vielleicht werde ich hier auch nicht so glücklich, wie wenn ich die Erfahrung mache, noch irgendwie ins Ausland zu gehen. Ja gut, das kann auch. Habe ich mir dabei gedacht, klar, ich meine, ich hätte es auch irgendwie hier um die Ecke im Krankenhaus oder, weiß ich nicht, im Kindergarten oder so machen können. Was sicherlich auch eine Erfahrung, oder ich hätte auch genauso gut zur Bundeswehr gehen können, aber ich habe mir das halt irgendwie so entschieden, weil ich möglichst viel von der Welt sehen will. Mhm. Ja, und danach weiß ich auch noch nicht. Wohin will, also in welchen Berufszweig oder so willst du jetzt einschlagen, nachdem du aus dem Finanzwesen rausgehst, wenn du es irgendwie machst? Ja, ich werde wahrscheinlich wieder unter Leute gehen. Unter Leute gehen? Und dann in welche Richtung so? Ja, ich werde wahrscheinlich wieder bei Callcenter weitermachen, wo ich aufgehört habe, weil das hat mir am meisten Spaß gemacht bisher. Ja, aber ist es dann nicht eher so eine Art, ja, so Zeitüberbrückungsjob, oder willst du das schon längerfristig machen dann? Nö, das ist schon eine Sache, die man ein bisschen länger machen kann. Ja. Kommt immer bloß drauf an, in welcher Firma man landet. Ja, wo warst du vorher jetzt? Wie? Na, bei was für einer Firma da? Callcenter. Naja, ich glaube, wie die Firma heißt, ist nicht so interessant. Also nicht so interessant, nee, okay. Vor allen Dingen hat die nicht so einen guten Ruf gehabt und. Telekom. Nein, egal. Ja, gut, und die neue, die setzt da ein bisschen mehr auf Innovation und so. Das hört sich ganz gut an. Auch den persönlichen Stil fördern die. Ja. Mal sehen. Mal sehen. Genau. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück dabei. Ja, genau. Und, joa. Wo kommst du her, wenn ich fragen darf? Frankfurt-Oder? Frankfurt-Oder. Nichts ist so schön wie der Mond von Van der Eickel. Die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Van der Eickel ist volle Duft wie die Nächte von Hawaii. Von Rio bis Portzeit, ich war zu Gast im Zelt beim Ölscheich von Kuwait. Ich kenn die Côte d'Azur, die Rosen von Athen, Mallorca, wo am Kai Germanenschlange stehen. Und jeder staunt ganz ungemein, doch ich sag nein, nein, nein, nein, nein, ich sage nein. Nichts ist so schön wie der Mond von Van der Eyck. Erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Van der Eickel ist volle Duft wie die Nächte von Hawaii. Frau Adelgunde Schmidt, die schwärmte jedes Jahr, wenn sie aus Spanien kam, wie schön der Mondschein war. Denn sie hat nachts am Strand bei Vollmond noch entdeckt, dass jeder Kuss direkt nach Tarragona schmeckt. Und jeder staunt ganz ungemein, doch ich sag nein, nein, nein, nein, nein, ich sage nein. Nichts ist so schön wie der Mond von Van der Eyck. Die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Van der Eickel ist volle Duft wie die Nächte von Hawaii. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, ich wollte sagen, mit dem Himmel, ob sich das schon erledigt hat. Auf jeden Fall ist der Empore ganz gut. Den Himmel hebt sich empor. Tschüss. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Der Anruf. Ich bin's. Wer ist eigentlich Herr Kapilski? Wer ist eigentlich Herr Kapilski? Wer ist eigentlich Herr Kapilski? Es ist so ein dufter Mensch. Ist mir aufgefallen. Aber ich kenne die Stimme aus dem Radio. Ich glaube, das gab mal ein Radio, das hieß Radio 100. Aber was ich dufte finde, Solidarität mit Kaplan. Wer ist denn Kaplan? Oder nee, warte mal, ist das richtig ausgesprochen? Solidarität mit Herr Kaplan. Das ist der Typ, der irgendwie so ein Obern trägt und der Deutschland schön verarscht hat. Weißt du, wo Otto Schily ganz böse geworden ist und Angelika Merkel gesagt hat, Mensch, jetzt müssen wir mal das Ausländerrecht schön verschärfen. Herr Kaplan ist nicht in der Stadt gewesen und wir haben ihn nicht in der Wohnung angetroffen. Wo ist er denn? Und Herr Kaplan hat sich tatsächlich getroffen, oder nicht getroffen, sondern ist hingegangen zur Polizei und hat sich richtig gemeldet. Und ein Riesenaufstand. Otto Schily, ich weiß nicht, kennst du Otto Schily? Der Mann, der so schön alt aussieht, der früher mal bei der RAF gearbeitet hat und gegen Horst Mahler, den diesen Faschisten, also der Horst Mahler, das waren da Kumpels hier, die haben sich jetzt gegenseitig über die Medien für ARD und RAB und ZDF sich so richtig so wütend aus. Du bist ein Faschist und du bist kein Faschist. Sag mal, kann es sein, dass die Menschen alle ein bisschen gaga geworden sind oder irre? Irre? Also ich habe den Eindruck, Techno hilft nicht, Hip-Hop hilft nicht, Rock'n'Roll hilft nicht mehr. Am besten nur noch Ruhe. Ruhe, ich klicke jetzt auf. Tschüss. Variabel. Wenn ein Mann schon beim Gedanken an sie sofort die Knie wanken, ist's manchmal Liebe, manchmal nicht. Im zweiten Fall macht's ihr Gewicht. Die Amsel, ein Schreck. Zum Teufel, sie war weg. Im Gewächshaus hell und klar, war ich etwa der Teufel da? Gerade heute war es wohl, da wurde dran erinnert an die Invasion, die überwiegend von den USA durchgeführt wurde, damals 1944. Da wurde auch behauptet, das sei nun die Entscheidung des Krieges gewesen. Nun, es hat den Krieg verkürzt, aber ich möchte doch meinen, der Anfang vom Ende des Hitlerstaates, das war doch wohl Stalingrad. Denn danach war ja der Vormarsch beendet, dann ging es doch nur noch zurück. Und vor allen Dingen, was das Wesentlichste ist, es sind ja nicht nur die großen Verluste, die die Wehrmacht hatte. Bei Stalingrad ging der Nimbus der Unbesiegbarkeit der Wehrmacht verloren. Und das war von ganz wesentlicher Bedeutung. Und ich glaube einfach nicht, dass die USA erst 1944 diesen Angriff hätte führen können. Wahrscheinlich hätten wir das schon vorher gekonnt. Aber es ist ja eine Äußerung von Roosevelt, dem Präsidenten, überliefert. Der soll ja gesagt haben, dass er es wünscht, dass sich möglichst viele Deutsche und Russen gegenseitig umbringen, damit die USA alle beide einkassieren können, was ja wohl inzwischen auch irgendwie geschehen ist. Sagt wer gewöhnlich, ei gewiss, ich sehe da kein Hindernis, dann ist er in der Regel bloß teils blind und teils gewissenlos. Ich bin drin? Das ist ja einfach. Pop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, hallo. Der Herr Kapielski ist zwar ganz wunderbar, aber der ist trotzdem geloopt. Und zwar vor dem Wort Tja ist der Schnitt. Also, hör dir das nochmal in Ruhe und ganz genau an. Tja. Vor dem Wort Tja ist der Schnitt. Also, hör dir das nochmal in Ruhe und ganz genau an. Tja. Dann weißt du mehr. Places in the snow, falling down. die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Oh, hallo? Bist du noch dran? Alter Schwede, jetzt bin ich ja fast eingeschlafen beim letzten Lied. Na gut, ja. War interessant, ne? Ja, bist du noch Björn von eben? Ja, richtig. Okay, jetzt habe ich echt gedacht, so jetzt bin ich irgendwann weg, aber bin wohl noch da. Das Band war echt interessant gewesen. Das Band war, ja, das Ende fand ich sehr cool, wo der Typ meinte so, tja, bei diesem Wörtchen ist der Schnitt, tja. Und dann hat er ein paar Mal ihn geschnitten. Das war irgendwie lustig, aber, ja. Was hast du für Hobbys eigentlich? Ich für Hobbys? Boah, was habe ich für Hobbys? Keine Ahnung, Hobbys. Ist irgendwie schwer zu sagen. Hobbys, gute Frage. So sportlich oder so? Na, vielleicht auch, ja, Hobby kann ja auch was anderes sein. Frauen nachjagen zum Beispiel. Bist du noch dran? Hallo? Bist du noch dran? Ich bin neuer. Ach so. Ja. Neu bist du? Ja, anscheinend. Ja, gekickt anscheinend. Ja. Und schön spät eigentlich schon mal. Musst du nicht pennen hier eigentlich? Hallo? Ja, hallo, wer ist denn da? Ich bin Marleen. Ah, hi. Na? Ja, ich wollte Kuttner eigentlich mal fragen, wie das Lied hieß, was vorhin kam, aber naja, hört er sowieso nicht. Hallo? Hallo? Kuttner? Hallo? Kannst du mal jemand reinstellen, bitte? Hallo? Hallo? Ja, so leicht muss man nicht los, Kuttner. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hi, was los, Süße? Ja, ich bin ja irgendwie so alleine. Wer bist du? Oder wo bist du? Du wirst mich nicht los, Kuttner. Ja, bist aber schon wieder weg. Hi. Hallo. So, jetzt machen wir hier eine Mädelsrunde. Ja, hoffentlich bleibst du noch eine Weile. Wie heißt du denn? Ich bin wieder Tina. Ach so, schon mal. Ja. Ja, hab ich vorhin schon gehört. Ja, ich hab nur Scheiße gelabert. Naja, ging eigentlich. Naja, es ist zum ersten Mal. Ich war auch etwas überrascht, überrumpelt. Ja, ich auch gerade. Jetzt war ich ja so ewig alleine. Also ja, ist auch irgendwie komisch, sich selber zu hören, also im Radio dann noch. Und ja. Halt. Weißt du, wie spät es ist? Ha? Weißt du, wie spät es ist? Warte mal. Nee, kann ich nicht sagen. Oh, na gut, macht nichts. Aber schon nach 0 Uhr. Ach so. Ich glaube so 5:30 vielleicht. Mhm. Wir müssen jetzt irgendwie die Sendung nochmal. Ja. Oh, Peppel. Nick. Hä? Nick. Freundinnen müsste man sein. Dann könnte man über alles reden. Ja. Immer die passenden Songs parat, Kuttner. Ja. Über jeden geheimen Traum. Ich wollte Kuttner mal fragen, der hat vorhin Ich möchte lieber eine Freundin gespielt. Das habe ich mal in einer anderen Version gehört. Ob er mal sagen kann, ja, sagen, oder weißt du, von wem das ist? Nee, ich weiß es leider auch nicht. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Ja, ich lache gerade. Was? Super. Ja, super. Du bist irgendwie so leise. Ich? Ja. Oh. Ja, jetzt besser. Man könnte sich neue Schuhe kaufen und auf Partys gehen. Oh Gott. Naja. Könnte durch die City laufen und auf gute Musik stehen. Aber das finde ich immer cool, wenn er dann so passende Lieder einspielt. Ja. Aber man könnte die Nacht durchtanzen, ohne auszuruhen. Man wäre unbeschwert und den ganzen Tag gegen Einsamkeit immun. Das passt. Ja, eben. Oh. Wie alt bist du so? Ich bin 16. Mhm. Gehst du, welche Klasse gehst du jetzt dann? 10. Kommst du oder bist du? Kommst, ne? Ich bin. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden. Gut, na, wir wissen, ne? Über jeden geheimen Traum. Wir können ja mal jetzt allen so gratulieren, die heute so Geburtstag haben, weil ja vorhin ein paar Leute irgendwie dabei waren. Freundin müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Dieser Fabian, oder? Ja, irgendwie so. Und dann war noch irgendjemand. Na, können wir ja. Alles Gute. Ja, happy birthday. Was ist denn heute eigentlich? Wie, was ist heute? Welcher Tag oder welche Datum? Achso, Datum? Stundenlang versuchen, ein Rätsel zu lösen. Oh, die Rätsel. Also heute müsste der, na, ich weiß es auch nicht. Na gut, also Mittwoch. Könnte billig Flüge buchen und in der Sonne dösen. Was machst du so in den Ferien? Wo kommst du überhaupt her? Ich? Naja, kennst du bestimmt nicht. Also in der Nähe von Cottbus. Mhm. Man könnte richtig traurig sein, aber ohne Depressionen. Und man könnte einer Meinung sein, ganz ohne Diskussionen. Ja, also ich bin aus Berlin. Was bist du? Aus Berlin. Ach so. Freundinnen müsste man sein. Dann habt ihr Ferien. Dann könnte man über alles reden. Na, ich bin jetzt 10. Klasse, ich hab jetzt eigentlich schon Ferien. Jeden geheimen Traum. Du hast schon Ferien, ja? Ja, erst ab dem 23., aber ich habe jetzt schon Ferien, weil wir Prüfungen hatten. Und jetzt hatte ich letzte Woche Prüfung und jetzt bin ich eigentlich fertig. Und was meinst du, wie ist es gelaufen? Die schriftlichen waren scheiße. Da habe ich 2 Dreien und in den mündlichen habe ich 2 Zweien. Hallo, wie geht es Robert? Was? Wir haben einen Robert in der Klasse. Aha. Hallo, wie geht es Robert? Ja, wie geht's denn Robert? Weiß ich nicht. Hallo, wie geht es Robert? Wollen wir uns jetzt irgendein Thema ausdenken, womit wir die jetzt behalten können? Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles lachen, viele Sachen zusammentun. Nein, wollen wir uns irgendein Thema ausdenken? Ja, komm mal, ja. Ich hatte irgendwie vorhin so die Idee gehabt, dass man irgendwie so eine Art Kummerkasten oder sowas machen könnte. Und nichts könnte uns trennen, gar nichts auf der Welt, bis uns eines Tages derselbe Mann gefällt. Freundinnen müsste man sein, dann könnte man über alles reden, über jeden geheimen Traum.

Mutter. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo? Ja. Ah, bist doch da. Schön. Ja, finde ich auch. Ich habe jetzt übrigens nachgeschaut. Heute ist der 9. Ach, ja, danke. 10:30. Schön. Ja. So, was redet ihr denn da? Was für Datum? Ja. Und wer bist du? Ich bin Robin. Ja? Ja. Robin. Ach so. Aha. Hi. Hi. Ja, hallo. Ja, und über was redet ihr? Keine Ahnung, wir waren gerade dabei, uns ein Thema zu überlegen. Ja. Ach so. Mehr oder weniger. Hast du eine Idee? Naja, wir könnten ja reden. Was? Hallo? Ja. Ja. Ja. Ja. Hallo, hier ist Jan aus Frankfurt-Oder und ich wollte nur mal sagen... Eine Manege voller schlechter Clowns. Doch niemand buht sie aus. Hallo. Das Publikum ist schlichtweg zu dumm. Guten Tag. Hallo? Hallo? Ist da noch wer da? Eine Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hi, wer bist du? Tamara. Und wer bist du? Ich bin Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem, nutze den Tag. Kuttner, kannst du mal Timo Beil spielen, damit ich einschlafen kann? Oh, süß. Du brauchst ein Lied zum Einschlafen? Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Tag gehört uns und wir werden ihn nutzen. Es geht um die glückliche, bessere Welt. Heute kommt es drauf an, heute gilt es zu siegen. Hör mal auf mit dem Scheiß, Kuttner. In Hörsaal und Werkstatt, im Schatz auf dem Feld. Kuttner, du Arsch. Denn unsere alte Ehre soll der Stern des Friedens sein. Kuttner, du blöder Wichser. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Für alle soll die Sonne glühen und allen soll die Hallo? Hallo? Tina? Tachchen. Hallo? Dunkel war's, der Mond schien helle. Für alle Brot und Wein. Als ein Wagen blitzeschnelle, langsam. Carpe diem, Carpe diem, Carpe diem. Nutze den Tag. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend im Gespräch vertieft. Ja, was ist denn los mit euch? Hm? Habt ihr überhaupt keine Lust mehr zu reden? Hallo Mädels, wo seid ihr? Seid ihr noch da? Hallo, hallo, hallo. Ja, hier ist der Sprechfunk mit Captain Kirk. Kuttner. Uns mahnen die Gräber gefallener Väter zu schützen das Leben, die Liebe, das Land. Ja, wer beschützt uns? Hallo, ist deine Maus? Hallo? Hand am Gewehr und wachsame Augen, so wird hier das Feuer des Krieges gebrannt. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Ich sitze hier und warte, warte, ich kann es nicht fassen, ich werd noch verrückt. Ich hab gedacht, das ist die große Liebe. Ich hab gedacht, ich hätt mal Glück. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Es war heute genau vor einer Woche nach Mitternacht im Samba Soul. Er hatte mich versehentlich angerempelt und mir sofort einen neuen Drink geholt. Wir haben uns sofort verstanden, ich meine auch rein körperlich. Wir lachten und wir küssten uns, wir tanzten, enger ging es nicht. T-Mobile, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Haben wir denn nicht eine tolle Nacht verbracht? Du hast mich, bis nichts mehr kam, geliebt. Er hat mir seinen Namen aufgeschrieben, seine Nummer und ein Herz mit Pfeil. Ich habe ihn am nächsten Tag angerufen, doch es meldete sich eine Metzgerei. Ich nahm das Telefonbuch, rief die Auskunft an. Ich dachte, ach, den finde ich schon, doch es gibt keinen Ball. Der Timo heißt, es gibt doch keinen Ball mit Y. Timo Ball, du hast mich reingelegt, aber es war trotzdem schön. Timo Ball, ich liebe dich, ich will dich nie mehr wiedersehen. Timo Ball, warum hast du mich nicht angerufen? Warum hast du mir keine SMS geschickt? Ja, wer ist jetzt noch da? Hallo? Hallo? Ja, wer bist du denn? Hier ist der Klaus. Ich bin die Tamara. Aha, hast du Angst vor Mäusen? Nö. Ja, vorhin wollte einer über seine Hobbys reden. Ja? Ja, und ich habe ein Faible für Mäuse. Oh Gott. Oh Gott, siehst du, hast doch Angst vor Mäusen. Nee, habe ich nicht, aber ich stelle mir jetzt was ganz Komisches vor. Also, nein, nein. Warum? Nein. Naja, die waren irgendwann mal, ja, vor der Haustür. Und so waren das die ersten echten Hausmäuse. Dann war das die echte Waldmaus, dann die europäische Zwergmaus, dann waren das Brandmäuse, letztes Jahr waren das Rökelmäuse. Ja, und ich suche noch einen, der echte Gelbhalsmäuse hat. Die gibt's mehr im Südlichen und ich wohne ja leider im Norden von Niedersachsen. Das ist kein Quatsch, das ist echt hochinteressant. Aha. Ja. Naja, von Mäusen habe ich keine Ahnung und außerdem habe ich eine Katze zu Hause. Ja, also die wird sich freuen. Nee, die hat Angst vor absolut allem. Sogar vor kleinen Meerschweinchen und Hamstern. Also ich hatte mal eine Katze, die saß da immer vor. Ich habe das immer Katzenfernseher genannt. Und zum Schreck, wenn ich Besuch hatte, habe ich dann den Deckel geöffnet vom Terrarium und habe die Katze da reingesetzt, denn die kannte keine Mäuse. Und dann sind die Mäuse auf der Katze rumgeturnt. Süß. Mhm. Und lebt die Katze noch? Nee, die lebt nicht mehr. Die ist 16 Jahre alt geworden. Oh, schön. Ja. Oh, wir kriegen wieder Musik. Ist das nicht schön? Ja. Kuttner denkt ja wirklich an alles. Der denkt an alles. Kerzenlicht und alles wäre perfekt. Ja. Magst du Rotwein? Ja. Ja? Ja, das wird noch fehlen. Ja. Daran hat Kuttner nicht gedacht, ne? Kann man sich ja vorstellen. Los nicht, ne? Kriegen wir wirklich was ins Ohr. Dann schüttelt uns das dann durch die Leitung, das fehlt noch. Naja, Was ist eigentlich das Thema? Ja, wir können über alles reden. Thema gibt's nicht. Na, vorhin hat doch ein Mädchen auch irgendwie... Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, ein Mädchen hat doch vorhin auch noch über Krieg und sowas gesprochen. Darüber könnte ich jahrelang Geschichten erzählen. Hab ich einen miterlebt. Ach, ich weiß nicht. Kennst du das alte Lied von Hermann von Veen? Schnell weg da, weg da, weg, mach Platz, wir haben keine Zeit. Wir müssen rennen, fliegen, springen, tauchen und gleich wieder aufstehen. Ja, und ein andermal sehr gerne, dann können wir reden über Gott, ja, und die Welt. Hm? Doch jetzt nicht mehr. Guck mal auf die Uhr. Wieso? Wie spät ist es? Ich habe keine... Na, gleich kommt doch Schuberts kleine Nachtmusik. Ach. Und dann verlässt er uns. Und dann müssen wir wieder eine ganze lange Woche warten. Ist das nicht schlimm? Bis wir ihn wieder hören? Ich würde noch gerne ein paar Worte wechseln mit Kuttner bevor. Das macht er nicht. Das müssen wir beide. Ist das nicht ein toller Mann, der Kuttner? Ja. Ja, ne? Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange ich ihn schon höre. Oh, ich auch nicht. Leider. Letztes Jahr war das passend zum 1. Mai. Da hat er mir so eine geile 1. Mai-Mucke gespielt. Hey, rote Zunge, Valerie, Valerie, Hauptsache. Ja. Ist heute irgendwie Tag der internationalen Sangeskunst in Radiovorspielen? Ich weiß nicht. Weißt du, wenn die immer nur so reden und die wissen nicht weiter, das ist doch langweilig. Genau. Das ist doch Sprechfunk hier. Guck mal, du redest doch auch. Du kannst doch auch was von dir geben. Tue ich doch die ganze Zeit. Naja, siehst du. Und wenn da immer nur welche rufen, hallo, hallo, hallo, dann denkt man immer, die stehen ja irgendwo unter dem Baum. Einer den anderen. Na, sind ja Pokémon-Sticker-Sammler, so wie es Kuttner. Ach so, ja. Ja. Naja, was hat der Jürgen mal gesagt? Wenn da so ein naselnder, pickelnder, pubertierender anruft, links und rechts was an den Backen und rausschmeißen aus der Leitung. Ja, so geht's auch. Du. Ja. Aber heute hat keiner von ihnen angerufen. Nee. Finde ich gut. Ja? Ja. Vielleicht wollte auch mal wieder ein anderes Publikum. Ja. Ja. Weißt du, was er nochmal machen müsste? Er spielt ja immer viel Musik von Fanny von Dunn und diesen Tasten und so, ne? Aber ich weiß nicht, ob er schon mal von Hans Zöllner gehört hat. Ist auch ein Liedermacher. Den gibt es nur außerhalb von Bayern zu kaufen. Von denen sollte er mal was spielen. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht hört er das ja jetzt. Und vielleicht guckt er denn mal. Hans Zöllner. Kann ich jedem empfehlen. Mhm. Kann es sein, dass der heute gar nicht dieses komische Lied da gespielt hat, dieser Keiner mag mich, tralala, ich heule gleich. Das kann sein. Aber ich kann nur sagen, wir mögen ihn alle. Ja. Also ich genieße das, ich beeile mich sogar extra am Dienstag fertig zu sein, auch mit der Sommerzeit ganz egal, ich komme ja meistens zu spät rein aus dem Garten, meine Tierchen versorgen, Abendbrot duschen und mich zurücklehnen und Sprechfunk hören. Ja, siehst du? Keiner mag mich. Ja, jetzt kann ich glücklich sterben. Ich hab's jetzt kannst du glücklich, was? Mach keinen Ärger. Nee, um Gottes Willen. Also, ich hab nur meine 5 Minuten. Jetzt muss ich dir einen Trinkspruch sagen. Kennst du den? Welchen? Hier zugeprostet. Und weißt du warum? Du sollst einen Eichensarg bekommen. Aus 100-jährigen Eichen, die heute erst gepflanzt werden. Aha. Das soll jetzt ein Gegenflug sein. Ach so. So was sagt das man. Das ist mir zu hoch. Das ist dir zu hoch? Ja, du musst schon so sprechen, dass ich es verstehe. Wieso? Slowly. Rede ich nicht Deutsch? Wie bitte? Rede ich kein Deutsch? Doch, natürlich, aber so ein intellektueller Quatsch. Und was? Ja. Ist das hier nicht eine intellektuelle Sendung? Ja, eigentlich schon, aber jetzt durch mich ist das Niveau sehr stark gesunken. Nein. Schäme nur, das hättest du nicht sagen sollen. Jetzt kann ich hier in Frieden sterben oder in Ruhe. Nee. Nein. Das wieso? Mag dich auch keiner? Wie bitte? Mag dich auch keiner? Natürlich mag mich keiner. Ja, wer denn? Ja, meine Freunde. Meine Familie. Hast keinen Freund? Nee. Ja, dann wirst du das mal richtig erfahren, dass dich wirklich dann jemand liebt. Wie bitte? Naja, nicht, dass du denn mal irgendwo an der Straße stehst und singst, keiner mag mich, nein, um ich bin ja noch immer so allein. Nein. Das wäre traurig. Wer würde das schon freiwillig machen wollen? Dich lieb hast? Nein, singen auf der Straße. Macht man sich ja zum Freund. Oh, mein Gott. But ja, now so time runs away. Hm? And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hallo. Good night. Ja, gute Nacht. Sissi. Hi. Hi. Oh, die Miete Katze. Gut, na, was hast du denn gemacht? Ich bin schon tot, ich bin tot. Hi, Katze. Ja? Ja. BTM. Was? Sind doch noch alle. Ja, ciao, ciao. BTM, BTM Crew. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. BTM Crew. Ich bin am Kram, so, yeah. Ja, wir sind die Crew, die alles kann. Ist der Mäusetyp noch gekommen? Ja, schwuchte. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewohnt. Von Liebe, die Mutter gar vor dir. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von dir. Mein Magen und steh ich hier allein. Und bis die Welt zu trübe, ihr Weg erhält ihn schon. Das Wandern, fein lieb, gut. zu.